haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die verschwundenen Trucks. Erster Teil. Herr Stalder war Besitzer einer Speditionsfirma, die Lebensmittel und andere Güter quer durch Europa und manchmal auch darüber hinaus transportierte. Er empfing mich in seiner Firma und deutete mit von Sorgenfalten gekrauster Stirn auf einen seiner Trucks. 5 Trucks fuhren für mich, jetzt sind es noch 3. Ist die Konkurrenz billiger oder besser angezogen? Bei meiner Firma geht es nicht besonders gut, aber wir werden überleben, es sei denn, es verschwinden noch mehr meiner Trucks. Die Lastwagen lösen sich in Luft auf. 2 sind spurlos verschwunden, einfach so. Zuletzt gesehen wurden sie auf der Autobahn Richtung Chur. Und was ist mit den Fahrern? Die sind auch verschwunden. Vielleicht fahren die Trucks längst in Russland oder Polen. Und die Fahrer arbeiten als Sklaven bei einem Scheich. Ach, sie haben ja keine Ahnung, was los ist auf der Welt. Autos verschwinden, die Besitzer werden manchmal einfach umgebracht, nur um an den Wagen zu kommen, den man dann billig im Osten verscherbelt. Für ein paar Dollar findet man vielleicht auch jemanden, der Trucks entführt. Hier, auf unseren Straßen? Zugegeben, das ist ungewöhnlich. Deshalb möchte ich vorerst die Polizei nicht einschalten. Wann verschwanden die Trucks? Letzte Woche. Und die Fahrer vermisst außer ihnen niemand? Sie leben beide allein. Müller ist geschieden und Birelli Junggeselle. Zuverlässige Männer. Hören und schauen Sie sich um, Maloney. Ich hoffe, dass sich die Sache ohne großes Aufhebens aufklärt. Negative Publicity kann ich mir nicht leisten. Was hatten die beiden Laster geladen, als sie verschwanden? Nichts. Es geschah jeweils auf einer Leerfahrt. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass das Geschäft zurzeit nicht sehr gut läuft. Stalder überreichte mir trotzdem einen Vorschuss sowie einen Umschlag mit weiteren Informationen und Fotos der verschwundenen Fahrer. Ich stärkte mich in meinem Büro mit einer Kanne Kaffee und machte mich auf den Weg zu einer Autobahnraststätte. Es regnete und die Raststätte sah genauso trist aus wie die Leute, die herumsaßen. Ich setzte mich zu einer jungen Frau, die mich erwartungsvoll anlächelte. Endlich mal wieder ein Lastwagenfahrer, der aussieht wie ein Lastwagenfahrer. Danke, danke, aber das ist alles nur Tarnung. In Wirklichkeit bin ich Balletttänzer. Schon als kleines Mädchen war ich angetan von den Brummis, die an unserer Wohnung vorbeifuhren. Einmal fuhr einer bis in unsere Wohnung. Das war toll. Der Laster stand mitten im Wohnzimmer. Mein Vater saß vor dem Fernseher, als er plattgedrückt wurde. Dann hätten Sie allen Grund, Lastwagenfahrer zu hassen. Aber nicht doch. Mein Vater war ein Tyrann. Ich saß nach seinem Tod immer wieder im Wohnzimmer und hoffte, dass noch einmal ein Laster kommen würde. Meine Mutter konnte ich auch nicht ausstehen. Aber der Laster kam nicht. Dafür eine tödliche Krankheit. Danach fing für mich das Leben an. Mit 26 fuhr ich den ersten Truck. Sind Sie Lastwagenfahrerin? Leider im Moment ohne Job. Aber ich kann ohne den Geruch von Diesel nicht leben. Deshalb verbringe ich die Tage und manchmal auch die halben Nächte hier. Kennen Sie die Spedition Stalder? Ja, aber er sucht zurzeit keine Fahrer. Da drüben, sehen Sie den Typen mit den abstehenden Ohren? Das ist einer von Stalders Fahrern. Ich sah mir den Mann genauer an. Er war ziemlich klein und alles andere als muskulös. Die junge Frau verschwand auf der Toilette und ich setzte mich zu Stalders Fahrer. Er willigte nach einem Espresso ein, mich mitzunehmen. Mach ich sonst nicht. Ist verboten. Auch keine schönen Frauen. Hat sowieso kaum schöne Frauen, die Autostopp machen. All diese kurzgeschorenen Alternativen reden die ganze Zeit über die Umwelt. Umwelt ist mir egal, brauche keine Umwelt. Würde am liebsten in einem Einkaufszentrum leben. Hat man alles und es regnet nie. Scheißregen. Sie wissen, dass auf dieser Autobahn 2 Ihrer Kollegen spurlos verschwunden sind. Geht mich nichts an. Haben Sie keine Angst, dass Ihnen Ähnliches widerfahren könnte? Angst hat man nur, wenn man zu viel nachdenkt. Kann jederzeit etwas passieren im Leben. Mir egal. Scheiß Leben. Kennen Sie die junge Truckerin, die ihr Leben auf der Autobahnraststätte verbringt? Andrea Jülich. Hat keinen Job, langweilt sich. Hab mich gefragt, ob sie meinen Truck fahren darf. Hat sie nicht mehr alle. Mann, scheiß Weiber. Wie lange arbeiten Sie schon für Staller? 3 Jahre. Guter Chef lässt mich in Ruhe, verlangt nichts Unmögliches. Geht ihm deshalb schlecht. wird überall am Limit gearbeitet. Wer sich an das Gesetz hält, ist selber schuld. Scheiß Gesetz. Wie gut kennen Sie die verschwundenen Fahrer Müller und Pirelli? Man sieht sich. Müller redet nicht viel, raucht wie ein Schlot und hustet immer. Pirelli kennt gute Witze, trinkt aber zu viel. Scheiß Alkohol. Was haben Sie heute geladen? Geht Sie nichts an? Ich vermute, dass Sie in Ihrer Kindheit ein Ausbund an Fröhlichkeit waren und dafür von Ihren Spielkameraden gehänselt wurden. Seither leiden Sie an einem Sauertopf-Syndrom. Scheiß Kreuze. Was denn für Kreuze? Haben Sie nicht gesehen? Neben der Autobahn aufgemalte Kreuze mit den Namen von Müller und Pirelli sind beide tot. Scheiß tot. Er nahm die nächste Ausfahrt und fuhr zurück. Wir schwiegen, bis wir zu einem Baggerteich kamen, vor dem die großen Kreuze auf zwei Planen prangten. Herr Makro parkte sein Laster und gemeinsam gingen wir zu dem Teich. Eine ältere Frau stand vor dem Teich und bekreuzigte sich. Es ist ein Wunder geschehen. Wieso? Ist gerade jemand über den Teich gewandelt oder hat man nach 4 Jahren einen verschütteten Bergmann lebend geborgen? Der Teich erhebt sich. Er ist gewachsen. Ein Teich, der wächst. Hat nur noch Spinner in der Natur. Scheiß Natur. Dieser Teich wird eines Tages die ganze Welt überfluten. Sie können das verhindern, indem Sie ein Opfer bringen. Weil es heute regnet, geben sich die Götter mit 50 Franken zufrieden. Aha, und Sie sind die Brieftasche Gottes und haben den Auftrag, möglichst viel Kohle zu scheffeln. Was ist mit den Kreuzen? Wo sind Müller und Pirelli begraben? Muss weiterfahren, kann sonst den Zeitplan nicht einhalten. Muss alles ins Fahrtenbuch. Scheiß Fahrtenbuch. Der Pegel dieses Teiches steigt und steigt. Finden Sie das nicht beunruhigend? Könnte am Regen liegen. Scheißregen, ich weiß. Das liegt nicht am Regen. Der Pegel ist bereits vor einer Woche gestiegen, als es trocken war. Vielleicht stieg der Pegel, weil der Teich mit etwas gefüllt wurde. Wie schwer ist so ein Laster? Müller und Pirelli sollen da unten liegen? Begraben in ihren Trucks. Von was reden Sie? Ist das eine antike Grabstätte? Dann könnte ich Eintritt verlangen. Vielleicht kann ich das Grundstück mieten. Ich muss das sofort in die Wege leiten. Und was ist mit den Göttern? Mir ist es egal, womit ich meine Rente aufbessern kann. Ich habe ein Leben lang gearbeitet. Und jetzt kann ich mir nicht einmal Ferien auf Mallorca leisten. Wenn da unten wertvolle Skelette liegen, möchte ich einen Anteil. Die Frau sah es nicht gern, dass ich die Polizei verständigte. Magro stieg wieder in seinen Laster und fuhr weiter. Ich hörte mir an, wie die Frau sich über den Staat, die jungen Menschen und auch alle anderen beklagte, und ich spürte, wie die Nässe langsam bis zu meiner Unterwäsche vordrang. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die verschwundenen Trucks. Erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die verschwundenen Trucks. Zweiter Teil. Was bisher geschah? 2 Trucks der Speditionsfirma Stalder sind mitsamt ihren Fahrern spurlos verschwunden. Maloney besteigt einen Truck und macht am Rande der Autobahn eine seltsame Entdeckung. Unmittelbar neben einem Baggersee sind 2 Kreuze auf Stoffplanen gemalt, darunter die Namen der vermissten Lastwagenfahrer. Eine Frau, die am Baggersee nach Einnahmequellen sucht, behauptet, dass der Pegelstand des Sees vor einigen Tagen deutlich angestiegen sei. Die 2 Trucks wurden gehoben und die 2 Leichen ebenso. In beiden steckten kleine Kugeln, was den zuständigen Beamten alles andere als erfreute. Üble Sache, Maloney. 2 Leichen. 2 Lastwagen und kein Motiv. Solche Morde kosten den Steuerzahler ein Vermögen. Weil sich Dutzende von Beamten daran die Köpfe reiben, bis sich alles in Rauch auflöst. Wahrscheinlich ist das die Tat eines radikalen Umweltschützers. Die schrecken vor nichts zurück, Maloney. Klettern auf Bäume und Kraftwerke und möchten am liebsten, dass wir alle unsere Kreuzworträtsel nur noch tagsüber lösen, damit wir nachts kein Licht benötigen. Es gibt Versuche, Denkenergie in Strom umzuwandeln. Man benötigt allerdings 5000 Polizisten, um eine kleine Glühbirne eine Sekunde matt schimmern zu lassen. Vielleicht wird man eines Tages aus den Toten Energie gewinnen, Maloney. Es gibt Leichen, die wie ein Atomkraftwerk strahlen. Die beiden Lastwagenfahrer strahlen nicht. Ihr Herz wurde durchlöchert. Sobald wir gesicherte ballistische Ergebnisse haben, werden wir das Kaliber und den Typ der Tatwaffe bestimmen können. Die beiden Leichen werden ordnungsgemäß obduziert. Die Pathologen werden herausfinden, an welchen Krankheiten die beiden Toten litten und was sie zuletzt gegessen haben. Apropos Essen, Maloney. Bei mir zu Hause wartet ein Schweinebraten auf mich. Auf sie wartet nur eine trostlose Nacht. Da irrte er sich aber gewaltig. Auf mich wartete Herr Stalder, der betrübt in ein Weinglas starrte, als ich ihm von seinen beiden getöteten Angestellten berichtete. Ich sitze manchmal stundenlang in der Küche und starre in dieses Glas. Ich habe vor 3 Jahren mit Trinken aufgehört. Seither frage ich mich jeden Abend, ob es sinnvoll war, mein Leben derart zu verlängern. Vielleicht fällt Ihnen eines Tages ein Meteorit auf den Schädel und löscht alle Fragen. 2 Lastwagenfahrer, beide erschossen, beide mit ihren Trucks versenkt. Wer tut so etwas? Ein Irrer? Vielleicht ein Konkurrent, ein Kunde oder jemand, dem Ihr Firmenschild nicht passt. Das ist doch absurd. Die beiden wurden wahrscheinlich entführt und dann erschossen. Es könnte sein, dass sie ihren Mörder mitnahmen. Das ist verboten, wird aber immer wieder gemacht. Vor allem dann, wenn die Fahrer müde sind und sich wach halten möchten. Was ist mit Herrn Makro? Er ist einer meiner Fahrer. Gibt es spezielle Verbindungen zu den anderen beiden Fahrern? Sie glauben, dass Herr Makro in Gefahr ist? Wer auch immer die beiden Fahrer auf dem Gewissen hat, er muss einen triftigen Grund dafür haben. Wer auch immer die beiden auf dem Gewissen hat, er soll nicht ungeschoren davonkommen. Ich möchte, dass sie den Mörder überführen. Am nächsten Tag saß ich wieder in der Autobahnraststätte und wunderte mich darüber, dass die Gäste aussahen, als hätte man sie auf ihren Stühlen festgeklebt. Margot unterhielt sich mit Andrea Julich und ich hörte den beiden zu. Nehme nie Anhalter mit, auch keine Frauen. Verdiene zu wenig, um mir Alimente leisten zu können. Frauen hängen dir ein Kind an und reden im Fernsehen als alleinerziehende Mütter in den Talkshows. Scheiß Talkshows. Ich will keine Kinder. Ich will frei sein, damit ich jederzeit mit einem Brummi in den Nahen Osten fahren kann. Na, bringt doch alles nichts. Kannst in der Schweiz herumfahren oder in der Welt. Ist überall das Gleiche. Brauchst nur ein Fahrtenbuch und eine Tankstelle. Scheiß Tankstellen. Ich bin total auf Entzug. Ich muss endlich wieder eine Tour machen. Bitte lass mich an dein Steuer. Du kannst alles von mir haben. Auch eine Kugel aus Blei. Ach, Sie verstehen überhaupt nichts. Ich bin für die Straße geboren, aber nicht so, wie Sie meinen. Ich bin ein Kind der Landstraße. Mein Körper vibriert nur bei genügend Pferdestärken. Frauen machen alles kaputt. Wollen Lastwagen fahren, Autorennen, möchten boxen. Bekommen schon Haarausfall und einen Bierbauch, sehen aus wie Männer und benehmen sich so. Eine Frau sollte eine Frau sein, ganz natürlich. Ach, das alte Lied. Leute wie du verhindern, dass ich einen Job kriege. Waren Müller und Birelli auch der Meinung, dass Frauen am Steuer eines Trucks nichts verloren haben? Birelli war ein Schwächling, hat zwar im Jahr gesagt, Müller war okay, aber zu alt. Scheiß Alter. Ich habe die beiden nicht umgebracht. Ich werde auch ohne Mord einen Job finden. Ich liebe Lastwagen. Wenn ich die beiden umgebracht hätte, dann hätte ich die Laster nicht in den Teich gefahren. Das ist gegen die Würde des LKWs. Ihre Argumente überzeugten mich. Ich verbrachte 2 weitere Stunden unter Handelsreisenden und Lastwagenfahrern, ohne auf eine brauchbare Spur zu stoßen. Dafür stieß ich in meinem Büro auf eine Frau, die selbst mit Leichen noch Geld verdienen wollte. Ich gehe davon aus, dass für die Aufklärung der Morde eine Belohnung ausgesetzt wird. Das kann schon sein, aber dafür bin ich nicht zuständig. Ich möchte nichts mit der Polizei zu tun haben. Das habe ich meinem Mann auf dem Totenbett geschworen. Nie freiwillig mit der Polizei zusammenzuarbeiten. War Ihr Mann ein Krimineller? Mein Mann war ein Justizirrtum. Er verbrachte 12 Jahre seines Lebens hinter Gitter für Verbrechen, die er nie begangen hat. Trotzdem ist für die Belohnung die Polizei zuständig. Sie reden mit der Polizei und kassieren dafür die Belohnung. 20% davon dürfen Sie behalten. Und wer ist der Mörder? Heute Morgen bin ich am Baggersee spazieren gegangen. Ich sah, wie eine Frau aus einiger Entfernung mit einem Feldstecher auf den See schaute. Ich näherte mich der Frau und sah, wie sie lachte. Ein irres Lachen. Ich bin der Frau gefolgt. Sie ging zu einer Tankstelle ganz in der Nähe. Sie arbeitet dort. Die Frau ist verrückt und sie ist die Mörderin. Sie zeichnete den Lageplan der Tankstelle mit Lippenstift auf ein Taschentuch, das sie mir danach überreichte. Ich machte ihr klar, dass auch ich nicht gerne freiwillig mit der Polizei zusammenarbeitete. Nachdem ich mich telefonisch erkundigt hatte, wie hoch die ausgesetzte Belohnung war, freundete ich mich jedoch mit dem Gedanken an, die Polizei früher oder später an meinen Ermittlungen teilhaben zu lassen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die verschwundenen Trucks. Zweiter Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die verschwundenen Trucks. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Zwei Trucks und deren Fahrer verschwinden spurlos. Der Chef der Speditionsfirma beauftragt Maloney, das Rätsel zu lösen. Bei seinen Ermittlungen stößt Maloney in einem Baggersee auf die Trucks und die Leichen der Fahrer. Da kein ersichtliches Motiv vorhanden zu sein scheint, geht die Polizei von einer Wahnsinnstat aus. Eine Zeugin macht am Baggersee eine seltsame Entdeckung. Sie sieht eine Frau, die irrelachend auf den See starrt. An der Tankstelle bediente ein mürrischer junger Mann einen mürrischen älteren Mann, während im dazugehörigen Shop eine mürrische Frau hinter der Kasse saß. Ich kaufte mir eine Dose Katzenfutter, um möglichst unauffällig plaudern zu können. Ich kenne mich nicht aus mit Katzen. Da habe ich mich aber mächtig getäuscht. Ich dachte mir, Sie hätten ein Herz für Katzen. Aber vermutlich schlägt Ihr Herz mehr für Lastwagenfahrer. Wie und für wen mein Herz schlägt, kann Ihnen egal sein. Wenn Sie weiter so nett sind, werde ich mich bei Ihrem Chef beschweren. Die Tankstelle gehört mir. Hauen Sie ab. Die Büchse Katzenfutter können Sie mitnehmen. Ist ja schon gut. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Soll ich Sie mit Benzin übergießen und anzünden? Ich ziehe es vor, erschossen zu werden. Und ich ziehe es vor, diese Unterhaltung nicht mehr weiterzuführen. Sie stand auf und ging geradeaus zu einem Gestell, in dem ich Wurfgegenstände vermutete. Ich verließ den kleinen Shop und wartete, bis der mürrische Angestellte den mürrischen Kunden verabschiedet hatte. Die Chefin ist nicht gut drauf, seit ihr Mann tot ist. War er krank? Offiziell sagen sie das so. Wer sagt das? Die Regierung. Der Mann der Chefin hat für die Regierung gearbeitet. Er wurde entführt irgendwo in Russland. Wir haben Lösegeld verlangt, aber ihr Mann ist nicht freigekommen. Wurde tot aufgefunden. Herzinfarkt hieß es. Was machte er in Russland? War Lastwagenfahrer. Für wen hat er gearbeitet? Für die Spedition Stalder. Das ist ein Ding. Ja, einen trifft es doppelt und dreifach. Zuerst der Mann, der Chefin und dann die anderen beiden. Ich glaube, das ist ein Fluch. Die haben in Russland wahrscheinlich ein Pharaonengrab geplündert. Ein Pharaonengrab in Russland? Aber wie hieß der König von Russland? Der Zar sowieso. War doch fast ein Heiliger, oder? Kenne mich nicht aus in Geschichte, aber mit Motoren. Da kenne ich mich aus. Mein Klient brütete über Rechnungen und Offerten, als ich ihn nach dem in Russland umgekommenen Lastwagenfahrer fragte. Er nickte langsam und kramte in seiner Erinnerung einen Namen hervor. Graumann hieß er. Eine tragische Geschichte. Es wurde ein Lösegeld bezahlt, aber Graumann ist in der Geiselhaft wahrscheinlich an einem Herzversagen gestorben. Gab es noch andere Geiseln? Tja, dass ich nicht früher drauf gekommen bin. Natürlich. Müller und Pirelli wurden ebenfalls entführt. Die beiden kamen nach 3 Tagen wieder frei, haben sich mit ein paar Dollars freigekauft. Und Graumann blieb zurück und starb. Das wäre ein Motiv. Aber für wen? Graumann ist tot. Seine Frau lebt und ist untröstlich über den Verlust. Ich habe gehört, dass sie einen Käufer für die Tankstelle sucht. Rentiert nicht. Nichts rentiert mehr heutzutage. Ich habe vor einem Jahr Aktien gekauft, leider die falschen. Ich habe vor 20 Jahren 2 Kinder gezeugt, leider auch die falschen. Haben nur Geld gekostet und werden mich verhungern lassen, wenn ich alt und einsam bin. Ich suchte nach einem Taschentuch, fand aber keines. Dafür fand ich mein Handy und rief bei der Polizei an. Die teilte mir mit, dass die ausgesetzte Belohnung aus Spargründen um 90% gekürzt worden sei. Ich half dem Beamten dennoch auf die Sprünge. Wenig später standen wir an der Tankstelle Frau Graumann gegenüber. Im Namen der Autobahnvignette, Sie sind verhaftet. Ich habe mir überlegt, ob ich mich ins Ausland absetzen soll, aber ich blieb hier und wartete. Es ist mir egal, was jetzt kommt. Mir ist es ganz und gar nicht egal. Die haben 2 Männer kaltblütig ermordet. Die beiden hatten sich in Russland losgekauft und meinen Mann im Stich gelassen. Ich wollte, dass sie mich dafür entschädigen, doch die beiden weigerten sich, mir finanziell unter die Arme zu greifen. Sie haben die beiden erpresst? Ich habe an ihr schlechtes Gewissen appelliert, doch die beiden hatten kein schlechtes Gewissen. Die beiden waren nicht schuld am Tod ihres Mannes. Schuld oder Unschuld, das interessiert mich nicht. Sie haben meinen Mann zurückgelassen, das zählt. Und für uns zählt, dass die Polizei erneut einen, naja, 2 Morde aufgeklärt hat. Trotz der Behinderungen der Ermittlungen durch gewisse Privatpersonen. Ohne mich säßen Sie noch in Ihrem Büro und würden tote Fliegen zählen. Ich hätte mich am Wochenende freiwillig gestellt. Das alles macht mir sehr zu schaffen. Im Fernsehen sieht ein Mord so leicht aus. In Wirklichkeit sind die Leichen unglaublich schwer und sie stinken. Ich kann Ihnen versichern, dass gewisse Gefängniswärter und Wärterinnen ganz bewusst auf Deodorants verzichten, um Ihnen den Gefängnisaufenthalt noch ein wenig schmackhafter zu machen. Mein Anteil von der Belohnung belief sich am Schluss auf 200 Franken. Davon kaufte ich mir eine Flasche erstklassigen Bourbon und ein paar Schuhe, die 3 Tage später im gleichen Laden nur noch halb so viel kosteten. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die verschwundenen Trucks, 3. und letzter Teil.